Gedicht 12 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Und diese Liebe, die mein Rühmen ist, und die, wenn sie vom Herzen steigt zur Stirn, mich krönt mit allzu glühendem Rubin, dass auf mich blicken müssen alle Augen und seine innere Herrlichkeit erkennen, selbst diese Liebe, all mein einziger Wert, nicht einmal lieben würd ich, wenn nicht du das Vorbild mir und Beispiel hättst gegeben. Als deine ernsten Blicke mit den meinen sich kreuzten und die Lieb nach Liebe rief, so kann ich selbst nicht von der Liebe sprechen, als wäre sie ein Gut, das mir gehört. O du hast meine kraftlos matte Seele emporgerafft auf goldnen Thron zu dir, und dass ich liebe, sei demütig, Herz, ist nur durch dich, den einzgen, den ich liebe. Ende von Gedicht 12.